Ann. Ann! Was ist dort hinten? Beim heiligen St. Elmo. Die Fregatte hält genau auf uns zu. Das kann doch kein Zufall sein. Nein, das ist auch kein Zufall. Im Gegenteil. Es gibt Geschichten, die sind wahr und auch so unglaublich, dass sie wie ausgedacht klingen. Abenteuer aus längst vergangenen Zeiten, die einen beim Zuhören den Atem stocken lassen. Auf Piraten stechten sie, pflügt im Sturme das Meer. Das Segel schlägt von Luf nach Lee, der Wind treibt uns vor sich her. Solch eine wahre Geschichte will ich euch erzählen. Die Geschichte einer Frau, die mit dem Teufel geritten ist. Und die im Jahre unseres Herrn 1720 ein Leben gelebt hat, von dem viele von uns nur träumen können. Eine Frau, die wild war und mutig und frei, die sich um Regeln nicht geschert hat, deren Grenze einzig und allein der Horizont war. Und deren Leben so ungeheuerlich, dass wir noch heute ihren Namen kennen. Ann Bonny, die Piratin. Piratenjäger! Folge 8. Die Hölle wartet schon. Alarm! Aufstehen! Piratenjäger! Aufstehen! Hoch mit euch! Alle Mann an die Segel! Los! Schneller, wenn euch euer Leben lieb ist! Los, los, los, los, los, los, los! Fertig machen zum Auslaufen! Sofort! Los! Segel setzen! Halt backwärts! Wir müssen aus der Bucht raus! Schnell! Piratenmänner! Hoch mit den Segeln! Schneller! Hebt die Segel nach los! Nicht nachlassen, Männer! Weiter, weiter, Männer! Ja, endlich! Wir nehmen dann Fahrt auf! Ja, wir müssen raus aus der Bucht! Raus aufs offene Gewässer! Halt backwärts! So ist gut. Gib mir das Fernrohr, Mary. Hier. Verdammt! Wir sind zu langsam, oder? Der Piratenjäger holt auf. Ja. Alle Segel setzen! Kommt schon, Männer! Gebt mir alles, was ihr habt! Ist er es? Ist es dieser Jonathan Barnett? Ich weiß es nicht. Aber wer auch immer es ist, wenn wir weiter so wenig Knoten machen, hat er uns bald eingeholt. Los! Näher. Der Piratenjäger kommt immer näher. St. Elmo, steh uns bei. Wir werden es nicht schaffen, ihm davon zu segeln. Und bald sind wir schon in Reichweite seiner Kanonen. Verflucht! Ann? Was? Er dreht schon bei. Er dreht jetzt schon bei! Verdammt! Die Geschützklappen öffnen sich. Es hilft nicht. Wir werden kämpfen müssen. Alle Männer an die Kanonen! Fertig machen, vom Fahren! Wo ist Jack? Verdammt! Müsste er nicht das Kommando in der Schlacht führen? Mary, das ist jetzt scheißegal! Wenn wir unsere Haut retten wollen, müssen wir jetzt alles geben, was wir haben. Los, ihr versaffenen Hunde! Jetzt geht es um alles! Um Leben und Tod! Sie haben das Feuer eröffnet. Alle Mann in Deckung! Holy shit! Erwider das Feuer! Los! Treffer! Sie sind außerhalb unserer Reichweite! Verdammt! Nachladen! Nachladen! Ann, Ihre Kanonen schießen weiter als unsere! Die Fregatte schießt uns zu Kleinholz! Wir haben nur noch eine Chance! Im Nahkampf! Ja, hast völlig recht. Wir Wir gehen auf keinen Fall unter. A short life, but a merry one. Alle Männer kümmern zum Ende. Volle Kraft voraus. Direkt auf den Piratenjäger zu. Ei! Sie kommen direkt auf uns zu, Kommodor. Ja, ich sehe es. Wie lautet euer Befehl? Feuer einstellen. Was? Ich möchte Ihr Schiff gerne als Trophäe behalten. Da wollen wir es doch vorher nicht kaputt schießen, nicht wahr? Das heißt, wir lassen Sie rankommen, Sir? Ganz genau. Feuer einstellen! Feuer einstellen! Wie nah, Kommodor? So nah, dass wir entern können. Und sobald wir übersetzen können, schlagen wir mit aller Härte zu. Überwältigt sie. Ich will ein schnelles, ein erfolgreiches Gefecht. Macht so viele Gefangene wie möglich. Zu Befehl, Kommodor. Bereit machen zum Entern! Sie kommen! Bereit machen! Attacke! Wir brauchen sie lebend! Sieg, Commodore. Gut gemacht, Bellingham. Wenn ihr mir die Bemerkung gestattet, Sir, es war kein ehrenvoller Sieg. Außer den beiden Frauen war kaum jemand kampffähig. Ich habe es gesehen. Versoffenes Piratenpack. Und trotzdem, gut gemacht, Männer. Ein weiterer, ein wichtiger Sieg für die Krone. Lang lebe King George! Lang lebe King George! Stuart, stellt euch eine zweite Crew zusammen und übernehmt die Raider. Segelt das Schiff sicher in den Hafen von Nassau. Zu Befehl, Commodore. Bellingham. Wie viele Gefangene? Knapp 40, Commodore. Und? Sind die beiden Frauen darunter? Ja, Commodore. Die Rothaarige. Bringt sie in meine Kapitänskajüte. Zu Befehl, Sir. Aber lasst zuvor die Segel setzen. Es geht nach Spanish Town. Jamaika, Sir? Ja, ganz recht. Für 40 Todgeweihte ist der Hafen von Nassau zu klein. Auf Befehl von Governor Rogers werden wir die Massenexekution in Spanish Town auf Jamaika durchführen. Damit möglichst viele das Spektakel verfolgen können und der ganzen Welt davon berichten können. Wir werden ein Exempel statuieren, von dem man in 100 Jahren noch sprechen wird. Aye, Sir. Herein. Commodore, ihr wolltet die Gefangene sprechen. Danke, Bellingham. Lass sie eintreten. Ei. Los, beweg dich. Los. Mach einen Schritt. Nehmt dir die Ketten ab. Sir, zu eurer eigenen Sicherheit. Es ehrt euch, dass ihr euch um mein Wohlergehen sorgt, aber ich komme schon klar. Sie ist eine extrem versierte Kämpferin. Ja, ich weiß. Die Ketten, Bellingham. Und jetzt lasst uns allein. Aber das Protokoll gibt... Ich bin das Protokoll! Jawohl, Commodore. Anne? Jonathan, du bist es also wirklich. Das Gleiche könnte ich von dir sagen. Du bist also wirklich Piratin geworden. Wie du siehst. Und du? Glücklich bei der Royal Navy? Ja, ich kann nicht klagen. Von den rasanten Karrieremöglichkeiten hatte ich dir ja schon berichtet. Damals. Im Hafen von Charlestown. Das ist lange her. Ja. Obwohl, wahrscheinlich kommen uns die paar Jahre nur länger vor. Was willst du von mir, Jonathan? Warum wolltest du mich sprechen? Du weißt, was an Land auf euch wartet. Und? Willst du mir vorher noch den Kopf abschlagen und an den Fockmast nageln? Anne. Oder hast du Befehl von Woods Rogers, meinen Kopf schön auf den Schultern zu lassen, damit man den Galgenstrick darum knoten kann? Anne, ich will nicht, dass es so endet. Es fällt dir jetzt ein, nachdem du mein Schiff aufgerieben hast. Es ist nicht dein Schiff. Offiziell steht es unter dem Kommando von Jack Rackham. Und? Was macht das für einen Unterschied? Einen gewaltigen. Offiziell bist du nie ins höchste Amt gewählt worden. Du warst immer nur Teil der Crew. Das kann uns helfen. Uns helfen? Denn du bist immer noch so jung. Du hast noch so viel Zukunft vor dir. Wenn wir es schaffen, eine Legende zu stricken, dass du auf die Raider gepresst worden bist, dann... Gepresst? Du meinst gezwungen? Ja. Ja, dann können wir dich vielleicht rehabilitieren. Argumentieren, dass du von einer Verwirrung des Geistes befallen warst. Hervorgerufen durch den übermäßigen Genuss von Rauschmitteln. Verstehst du, Anne? Vielleicht gibt es einen Ausweg. Wovon redest du da, Jonathan? Ich würde dich immer noch zur Frau nehmen. Ich bin Governor Rogers bester Mann. Mein Ruf ist untadelig. Wenn ich mich für dich verbürge und wenn ich glaubhaft versichern kann, in dir immer noch die züchtige, wohlerzogene Tochter eines Plantagenbesitzers aus Charlestown zu erkennen und dich wieder auf den rechten Weg zu führen, dann kann ich diese Bitte bei Governor Rogers vielleicht durchsetzen. Er darf mir diesen Herzenswunsch nicht abschlagen. Was? Schwör deinem alten Leben ab. Kehr zurück in die ehrbare Gesellschaft. Werde meine Frau. Und die Mutter meiner Kinder. Was wird aus meiner Crew? Aus Mary, Jack und den anderen? Es ist nicht deine Crew. Doch, das ist sie. Mehr noch, es ist meine Familie. Du wirst sicherlich Verständnis dafür haben, dass mein Verhandlungsspielraum ausschließlich auf dich begrenzt ist. Dann wirst du sicherlich Verständnis dafür haben, dass ich hier keinen Verhandlungsspielraum sehe. Anne, bitte tu mir das nicht an. Ich will dich nicht zum Galgen führen müssen. Warum bist du nur so stur? Das war ich doch schon immer. Und du hast es schon immer gehasst. Ich hasse dich nicht. Ich hasse nichts an dir. Im Gegenteil, ich... Begreifst du das denn nicht? Wie sehr ich dich... Jonathan, ich kann dir nicht geben, was du von mir erhoffst. Aber siehst du denn nicht, dass es vorbei ist, Anne? Es ist vorbei. Dein Leben auf See ist vorbei. Also nimm die Hand, die ich dir entgegenstrecke, bitte. Ich kann nicht. Warum? Warum, verdammt? Geht es dir wirklich nur um deine Leute? Um dieses versoffene Pack aus Räubern und Mördern? Oder darum, dass du keine Zukunft an meiner Seite siehst? Wache! Wirklich? Du ziehst den Galgen mir vor? Weil ein Leben an meiner Seite so unvorstellbar, so grauenhaft anmutet, ist es so? Nein! Aber ich ziehe es vor, nicht allein meine Haut zu retten, wenn ich zuvor mit vollster Überzeugung Seite an Seite mit meinen Leuten gekämpft und das Leben als Piratin genossen habe. Dann kann ich nichts mehr für dich tun, Anne. Ich weiß. Wache! Ich will zurück in die Zelle. Zu den anderen. Kommodor? Zu meinen Leuten. Doch. Schafft sie mir aus den Augen. Zu Befehl. Los! Du hast ihn gehört! Raus mit dir! Hier rein, schneller! Hey, mach schon! Ich gehe ja schon. Halt's Maul halten! So geht das schon den ganzen Tag. Entschuldigung, Gentleman. Eine Pfeife? Könnte ich vielleicht eine Pfeife wieder haben? Da hast du deine süßen Träume. Morgen ist euer Prozess. Bis dahin könnt ihr euch das Gejaule und Gehuste anhören, bis ihr irre werdet. Ja, und wenn ihr Glück habt, dann stirbt er noch vor euch. Wayne? Bist du das? Charles? Nein, nein. Das glaub ich jetzt nicht, dass ich das noch erleben darf. Ann Bonnie, du verdammte Hurentochter! Da hinten ist der berüchtigte Charles Vane. Ich würde dir mit der bloßen Hand den Kopf spalten und in deinen offenen Schädel pissen. Ja, das ist er. Aber was ist aus ihm geworden? Nee, ne? Echt jetzt? Spätestens in der Hölle. Und dann Ann Bonnie wird abgerechnet. Die Nachricht von seiner Gefangennahme ist doch schon Monate alt. Wieso lassen Sie ihn hier elendig verrecken? Ich weiß es nicht. Ich hoffe nur, dass es bei uns schneller geht. Morgen schon ist der Prozess. Vielleicht ist das hier unsere letzte Nacht auf Erden. Haltung, Jack, jetzt reiß dich zusammen und benimm dich wie ein Mann. Nein. Aus ihm spricht der Entzug, er braucht seine Pfeife. Er braucht mal gar nichts mehr. Wie wir alle hier nicht. Ich will euch aufknüpfen. Einen nach dem anderen. Sei still! Still! Ruhe! Sei ruhig! Sei ruhig! Sei ruhig! Ich kann durch mein Zellenfenster direkt auf den Galgen schauen. Ich will nicht sterben. Ich werde jedem einzelnen von euch winken, wenn ihr geht. Unter Schmerzen und Todesangst. Sag still, Charles! Ann. Still! Ja, ich muss dir was sagen. Seit einiger Zeit spüre ich so ein merkwürdiges Ziehen hier unten. So, ich kenne das so nicht. Damit bist du nicht allein. Love. Damit bist du nicht allein. Werte Bürger von Spanish Town, seht her, dies hier ist ein Exempel. Vor euch steht die größte Zahl an Piraten, die jemals gefangen genommen wurde. 40 Mann! Die Crew der legendären Raider unter dem Kommando von Captain Jack Rackham. Das ist jetzt eine Frau dabei. Das sind ja zwei Weizenmäler. Das gab's noch nie. Ganz recht. Ja, es stimmt. Es sind auch zwei Weibsbilder unter dem Piratenpack. Anne Bonnie und Mary Read. Noch nie wurden Frauen der Piraterie beschuldigt. Noch nie. Wir haben es hier mit einem Novum zu tun. Und daher werden wir in einem zweiten Prozess über das Schicksal der beiden Frauen entscheiden. Zuerst widmen wir uns den Männern. Hey, sie! Tod den Piraten! Die hier männlichen Anwesenden, namentlich Jack Rackham, sowie die seinem Kommando unterstehende Besatzung, sind der Piraterie für schuldig befunden worden. Im Namen der Krone geht daher folgendes Urteil. Tod durch den Strick. Das Urteil wird noch heute vollstreckt. Der Galgen hat 5 Plätze. Der Henker wird bis Sonnenuntergang 8-mal seines Amtes walten, bis ein jeder um Jack Rackham seiner gerechten Strafe zugeführt worden ist. Euch gebührt das letzte Wort, Jack Rackham. Achso, nein, ich. Oh Gott, nein, bitte. Nein. Sir, ich bitte euch. Lasst Gnade walten, ich. Wir. Jack, reiß dich zusammen. Wenn du wie ein Mann gekämpft hättest, dann müsstest du jetzt nicht wie ein Hund hängen. Hört, hört. Da sie nun schon das Wort ergriffen hat, wollen wir uns nun auch Anne Bonnie und ihrer Kumpanin Mary Read zuwenden. Es ist unzweifelhaft. Diese beiden Weibsbilder haben sich ebenfalls der Piraterie schuldig gemacht. Auch in ihrem Fall ist das Urteil eindeutig. Im Namen der Krone sollen sie hängen, bis das der Tod eintritt. Ihr werdet die ersten Weiber sein, die am Galgen hängen. Auch euch gebührt ein letztes Wort. Bitte. Milord, wir bitten um Gnade. Für unsere Bäuche. Für eure Bäuche? Wollt ihr etwa damit sagen, dass... Englisches Recht gebietet es, niemals ein ungeborenes Leben zu töten. Egal, wie schuldig sich die Mutter gemacht hat. Daher bitten wir um Gnade. Ihr seid schwanger? Alle beide? Ja, Milord. Oh. Wir bitten euch, tötet nicht die Frucht, die wir in uns tragen. Unsere Kinder sind unschuldig, vor dem Herrn und vor der Krone. Ganz recht. Ja, es stimmt, dass sich Anne Bonnie und Mary Read schuldig gemacht haben. Aber ebenso unzweifelhaft ist es, dass ihrer ungeborenen Frucht keinerlei Vergehen vorgehalten werden kann. Daher ergeht im Namen der Krone folgendes Urteil. Anne Bonnie und Mary Read sollen hängen, bis dass der Tod eintritt. Doch die Vollstreckung des Urteils wird bis auf den Tag ihrer Entbindung ausgesetzt. Bis dahin verbleiben sie in Kerkerhaft in Spanish Town. Wachen, schafft sie zurück in ihre Zellen und beginnt, die Männer zu hängen. Charles! Luft nach Leder, Wind treibt uns vor sich her. Sei endlich ruhig! Bitte! Mary, Olaf, ganz ruhig, ich bin da. Gut, du glühst ja. Anne? Shh, nicht sprechen. Das kostet dich zu viel Kraft. Hör auf! Oh, ja. Spürst du auch den Wind im Gesicht? Oh, die Gischt auf der Haut. Ich spüre es ganz deutlich. Das ist das Fieber. Mal haben nur das Fieber. Der Horizont. Anne. Er kommt auf mich zu. Oh. Ich kann ihn sehen, oh. Jack. Er hängt immer noch am Galgen, seit Wochen schon. Aber er ist nicht mehr so schön wie früher. Ganz eingefallen wird er. Das Haar so stumpf. Nur seine bunte Hose ist noch genauso schön wie damals in Nassau. Halt, Maul, Charles! Ich kann ihn auch sehen. Wen? Jack. Und die anderen. Sie besuchen mich in meinen Träumen. Sie kommen mich holen. Anne. Nein. Oh nein, noch lange nicht, hörst du? Wache! Bitte, habt der Baum. Hey, weg von den Gitterstäben! Seht ihr denn nicht? Sie hat Fieber. Sie braucht einen Arzt. Ja, natürlich. Ein weiches Bett, frisches Obst, vielleicht auch ein bisschen Sonne. Hey, ihr könnt sie doch hier nicht einfach so verrecken lassen. Doch, Befehl des Governors. Helft ihr bitte! Ich bitte euch! Gib wenigstens ihrem Kind eine Chance zu überleben. Nein, nein, wartet. Wartet bitte, kommt zurück. Helft ihr bitte. Harry, Harry, my love. Bitte halte durch. Du bist stark und gemeinsam. Harry. Harry. Bitte sag doch was. Harry. Als Wayne am Execution Dock hängt, ist es hier unten so herrlich ruhig. Hey, du Bonnie! Auch schon tot oder nur maulfaul? Hey! Ich rede mit dir! Scher dich zum Teufel. Ja, zu viel Stille tut auch nicht gut. Man sagt, sie kann einen in den Wahnsinn treiben. Aber man muss ja auch nicht mehr lange warten. Guck dir deinen Bauch doch an. Verpiss dich, du Hurensohn. Na, na, na. Dafür, dass ich der Einzige bin, der dir hier unten noch Gesellschaft leistet, könntest du ruhig ein bisschen netter sein. Findest du nicht? Jo, da ist es noch, das alte Feuer. Ich mag Weiber wie dich. Weiber, die man zähmen muss. Ja, früher wäre es meine Freude gewesen, dir hier unten Manieren beizubringen, glaub mir. Du hättest was erleben können. Aber in den Bauch da vergehe ich mich nicht. Du könntest mir auch anderweitig zu Willen sein, ne? Was meinst du? Dein vorlautes Maul ist ja auch noch für was anderes gut. Na, wie wär's? Trau dich näher und ich beiß in dir ab. Hab dich doch nicht so. Jeder hat einen Preis. Was willst du? Oh. Ein Apfel? Ja, ja. Frisches Wasser, ein Pulver gegen die Flöhe? Dein Dolch. Damit ich dir erst den Schwanz und dann den Kopf abschneiden kann. Ich frag dich einfach morgen nochmal. Nicht mehr lange, Bonnie. Nicht mehr lange. Dann höre ich dich soweit. Im Jahre unseres Herrn 1721 war Anne Bonnie eine der letzten Lebenden des sogenannten goldenen Zeitalters der Piraterie. Blackbeard alias Edward Teach, tot. Charles Vane, tot. Jack Rackham, tot. Und auch Mary Read, tot. Und Anne Bonnie? Die stolzeste Piratin der Karibik saß im Kerker von Spanish Town und war noch freier als so mancher außerhalb der Gefängnismauern. Im Geiste stand sie wieder an Deck der Raider, spürte den Wind im Haar und die Gischt auf der Haut. Bonnie, wie sieht's denn heute aus? Ich will mal nicht so sein. Ich hab dir sogar einen Apfel mitgebracht. Und den passenden Wurm dazu auch. Verdammt. Was ist das denn? Bonnie? Bonnie! Bonnie, wo bist du? Hör auf, dich zu verstecken! Los, komm raus! Verdammt, verdammt, verdammt! Bonnie, komm raus! Ich schwöre dir, wenn ich dich erst aus dem Stroh hier herausziehen muss, dann... Das kann doch nicht sein! Das kann einfach nicht sein! Hey, was schreist du hier so rum? Ist die Gefangene weggebracht worden? Weggebracht? Was weiß denn ich zur Niederkunft? Nicht, dass ich wüsste. Mann, wo ist sie dann? Wie, wo ist sie? Ihre Zelle ist leer. Was? Ja, sie ist weg. Anne Bonnie ist einfach weg. Im Jahre unseres Herrn 1721 verschwindet Anne Bonnie, die berühmteste Piratin der Karibik, spurlos von der Bühne der Geschichte. Kein Gerichtsprotokoll, keine Kolonialakte gibt Auskunft über ihr weiteres Schicksal. Wir wissen nur mit Gewissheit, dass Anne Bonnie niemals an einem Galgenstrick gebaumelt hat, denn nirgendwo ist ihre Hinrichtung belegt. Und das wäre sie, hätte man sie in Spanish Town gehängt. Nein, Anne Bonnie wurde nicht aufgeknüpft. Aber im Gefängnis von Spanish Town verliert sich ihre Spur. Die einen sagen, dass ihr Vater sie gegen ein horrendes Lösegeld freigekauft habe. Andere behaupten, Woods Rogers habe sie im volltrunkenen Zustand begnadigt. Aber was nun stimmt, wir wissen es nicht. Ein weiteres Gerücht besagt sogar, sie habe bis zu ihrem Tode als greise Frau im Jahr 1782 glücklich mit ihren Kindern und Kindeskindern in Charlestown gelebt. Aber auch dafür gibt es weder Zeugen noch Zeugnis. Was wir aber ganz sicher wissen, ist, dass sie gelebt hat ungestümer, wilder und freier als die meisten Frauen zu Beginn des 18. Jahrhunderts. Ach, als die meisten Menschen noch heute. Die Piratin von Anne M. Kessel. Mit Anne Bonny als Kind Leni Kramer. James Bonny Roman Knischka. Charles Vane Robert Galinowski. Jack Rackham Felix Göser. Mary Read Karen Dahmen. Bill Dustin Semmelrogge. Jonathan Patrick Güldenberg. Und als Anne Bonny, Lou Strenger. In weiteren Rollen Jürgen Thormann, Andreas Grotgar, Jürgen Sarkis, Katja Brügger, Tommy Pieper, Michele Cucciuffo, Charlotte Krenz, Sebastian Schlemmer, Martin Krah, Francisco Akudike, Charles Matthew Rose, Gareth Charles und viele andere. Besetzung Jörg Kernbach. Technische Realisation Matthias Fischenich, Daniel Maas, Thomas Haumann und Sebastian Nohl. Musik Henrik Albrecht. Regieassistenz Freya Hattenberger und Finn-Oleg Schlüter. Regie Martin Zöker. Dramaturgie Nathalie Challis. Eine Produktion des Westdeutschen Rundfunks 2022. Das war die 8. und letzte Folge von Anne Bonny, die Piratin. Schön, dass ihr bis zum Ende dabei wart. Jetzt kennt ihr meine wahre Geschichte. Was denkt ihr darüber? Schreibt mir an piratin@wdr.de. Außerdem könnt ihr helfen, meine Biografie bekannter zu machen. Erzählt anderen von diesem Podcast, bewertet ihn auf eurer Lieblingsplattform, teilt den Link aus der Beschreibung. Und jetzt ein letztes Mal, frei für immer, eure Anne Bonny.